So steht es zumindest in der letzten einsehbaren Stiftungsurkunde. Ohne Benkos Mama geht nichts. Auf seine Schwiegermutter indes könnte Benko wohl gerne verzichten. Denn die nimmt die Insolvenz ihres angeheirateten Sohnes zum Anlass, mit ihm und ihrer Tochter abzurechnen. Die Schwiegermutter, die in einem Tiroler Bergdorf nahe Innsbruck lebt, lädt sich ein Bildreporterteam nach Hause ein und sagt, mit dem Finger auf ein Foto ihres Schwiegersohnes deutend, René gehört ins Gefängnis. Ihm ist das ganze Geld zu Kopf gestiegen. Zwischen Nathalies Mutter und dem Benkos gibt es schon lange keinen Kontakt mehr. Zur Hochzeit sei sie nicht eingeladen gewesen, erzählt sie dem Boulevardblatt. Bis heute weiß ich nicht warum. Für mich brach damals eine Welt zusammen. Das Ehepaar Benko lernte sich auf einer Party in Seefeld kennen. Nathalie arbeitete als Model, als Rezeptionistin oder Barfrau. Demnach trafen sich die beiden im Nachtclub von Nathalies damaligem Freund, einem Laden namens Top Dance im österreichischen Irtning. In ihrem Job lernte sie häufiger reiche und berühmte Männer kennen, zum Beispiel den Fußballstar David Beckham. Plötzlich stand er hinter mir und legte mir seine Hand auf die Schulter. Es stimmt, David und ich haben bis in die Morgenstunden geplaudert. Die anderen Mädels waren wie verrückt nach ihm. Mir war er völlig Wurst, denn ich bin keine, die sich jemandem an den Hals schmeißt, erzählte sie in der Zeitschrift Woman. 2010 läuteten die Hochzeitsglocken. Österreichs Aufsteiger will nicht nur Geld, er will auch Liebe. Für den Fall einer Scheidung sichert er sich ab. In einem Ehevertrag soll er Gütertrennung vereinbart haben, sofern die Verbindung mit Nathalie in die Brüche gehen sollte. So berichteten es verschiedene Medien, Benko wollte sich dazu nicht äußern. Es scheint gewirkt zu haben. Das Paar ist Mitte 2024 noch zusammen. Allerdings kann Nathalie bald auch geschäftlich ihr eigenes Ding machen. Nach der Heirat stattet Benko Nathalie finanziell für die Gründung eines Gastrogewerbes in seinem Kaufhaus Tirol aus, der Dolce Vita GmbH. Erst übernimmt sie selbst die Geschäftsführung, später springt ihr jüngerer Bruder ein. Das Familienbusiness, es wächst. Mit Nathalie bekommt Benko drei Kinder. Als Familiennest baut er ein ehemaliges Fünf-Sterne-Hotel auf einem Sonnenplateau nahe Innsbruck um, die Villa Eagles. 12 Meter unter der Erde entsteht für fast 2 Millionen Euro ein riesiger Wellnessbereich mit einem Nachbau der Blauen Grotte auf Capri. Gebaut hat seine Luxusvilla die Schlosshotel Eagles Betriebs GmbH. Die Gesellschaft ist der Laura Privatstiftung zuzuordnen. Doch die Kosten für die Villa zahlt ab Dezember 2021 die Siegner Holding mit Investoren wie Strabag Eigner, Hans-Peter Haselsteiner oder Fressnapf-Gründer Thorsten Töller. Pro Monat beläuft sich die Miete zunächst auf 65.000 Euro. Die Verträge für beide Seiten, für Mieter und Vermieter, hat Markus Mühlberger unterschrieben, Geschäftsführer der Siegner Holding und auch der Schlosshotel Eagles Betriebs GmbH. Während Benko noch im Frühjahr 2024 mit seiner Familie in Eagles im Luxus lebt, durchlaufen seine wichtigsten Gesellschaften Insolvenzen. Damit dürfte auch der größte Teil von Benkos Vermögen verloren sein, denn der steckte in den Anteilen der Siegner Holding, die ihm rund zur Hälfte gehörte. Mindestens eine der bekannten 4 von ihm gegründeten Stiftungen ist pleite. Der Milliardär Benko? Wahrscheinlich Geschichte. Als weiterhin sehr reiche Familie allerdings können die Benkos noch gelten. Natürlich ist noch Geld da. In den Stiftungen stecken Millionenwerte. Darüber hinaus könnte Benko im Laufe der Jahre auch unbemerkt an anderer Stelle Vermögen aufgebaut haben. Denn verschwiegene Steuerparadiese wird es so lange geben, wie es reiche Menschen gibt. Und erste Spuren, denen Insolvenzverwalter und Detektive nachgehen, führen in die Karibik. Allerdings, so wie Benko die Mittel hatte, sich die besten Finanzberater zu besorgen, so haben die reichen Gläubiger die Mittel, seinem Geld hinterherzuspüren. Auch mehrere Staatsanwaltschaften ermitteln gegen René Benko persönlich. So die Staatsanwaltschaft in München wegen Geldwäsche und die in Wien wegen Kreditbetrug. Auch Liechtenstein hat ein Strafverfahren gegen Benko eingeleitet. Benko? So ist sich der Nationalratsabgeordnete Jannik Schetti von den liberalen Neos sicher, wird sein in Sicherheit gebrachtes Geld kaum genießen können. Sollten die umfassenden Vorwürfe stimmen, muss Herr Benko mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Benko streitet alle Vorwürfe ab, Aber würde ein Gericht das anders sehen, müssten das Geld dann andere ausgeben, sofern etwas übrig bleibt. Seine Familie, die lange in unverschämtem Luxus lebte, hatte sicherlich ein paar Ideen.